WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Themennacht heute bei uns und das Thema heißt Berlin, Berlin. Ich möchte gerne, sehr gerne mit euch über unsere Hauptstadt sprechen. Unsere Hauptstadt steht ja für Kreativität, für Weltoffenheit, für Freiheit, aber sie steht auch bisweilen für Kriminalität, für Dreck oder auch für Pfusch, für Baufusch, Stichwort Flughafen. Was habt ihr in oder wegen Berlin schon alles erlebt? Schlimme Sachen, interessante Sachen, schräge Sachen? Seid ihr Opfer einer Gewalttat geworden? Habt ihr vielleicht einen Weltstar in Berlin erlebt? Habt ihr den Mauerbau oder den Mauerfall erlebt? Es sind ja große historische Ereignisse passiert in dieser Stadt. Mögt ihr Berlin? Seid ihr vielleicht aufgebrochen nach Berlin, um dort euer Glück zu machen und es hat nicht geklappt oder es hat geklappt? Ich möchte mit Berlin-Freunden sprechen und auch mit Berlin-Hassern. Mit Menschen, die sagen, da wird viel zu viel Brimborium um diese Stadt gemacht. Ich kann es gar nicht mehr hören. Also, Berlin, Berlin, ich bin sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, Frank 43. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo, Frank. Du hast dich zum Thema Berlin gemeldet. Warum? Ja, ich war letzte Woche erst in Berlin und mit meiner Freundin. Mhm. Und wir waren jetzt schon das dritte Mal zusammen da. Ich selber jetzt schon 7 Mal da. Woher kommst du? Ich komme aus Viersen. Ja. Und Berlin ist und bleibt einfach immer wieder ein Highlight. Also wir schauen, dass wir alle 2 Jahre hinfahren und es reicht einfach nicht. Die Zeit, egal wie lange man fährt, es reicht nicht, um alles zu sehen, was man gerne sehen möchte. Also du bist ein Berlin-Freund oder ihr seid Berlin-Freunde? Ja, auf jeden Fall. Euphorische Berlin-Freunde? Ja, also einmal halt am Anfang immer die touristischen Sachen und dann aber die Euphorie kommt halt mehr, wenn man so halt in die kleinen Kieze geht, in die Ecken geht. Genau. Und mal Einheimische fragt, wo mal kann man hingehen, wo ist mal nicht so dieser ganze Touri dran. Ja. Beschreib's doch vielleicht noch ein bisschen näher, was dich da so hinzieht. Und sind es einfach die Menschen da. Es ist sehr bunt, so wie er auch gerade ja schon gesagt hat, es ist sehr bunt. Man sieht, die Einheimischen sind da ganz anders drauf, sehr locker drauf. Man sieht halt viel international, verschiedene Nationalitäten. Mhm. Also es ist einfach unbeschreiblich, auch von den kulturellen her, die verschiedenen Kulturen. Wir waren auf so einem, der heißt da Türkenmarkt, und der ist 2-mal die Woche. Mhm. Und da trifft sich alles. Da treffen sich Deutsche, Türken, sämtliche Nationalitäten, Touristen. Das ist so bunt da und so toll. Also ich würde immer wieder hinfahren. Du würdest immer wieder hinfahren? Würdest du auch dort unter Umständen leben wollen, ganz? Wenn sich das ergeben würde, ja. Ich finde Berlin auch nicht dreckig, weil wenn man so in die ganzen kleinen Ecken fährt, Berlin ist schon eine sehr grüne Stadt. Mhm. Also sehr, absolut grün. Ich finde es Wahnsinn, auch in den, wenn man die Häuser von vorne sieht und hinten ist dann ein riesiger Garten dran, mit Bäumen. Traumhafte Innenmöglichkeiten. Ja, richtig. Ja. Also ich habe auch eine Zeit lang immer in der Wohnung von einem ehemaligen Arbeitskollegen gewohnt. Mhm. Der kommt aus Berlin und der hat die immer vermietet und das war halt eben in Friedrichshain, genau mitten im Kern. Mhm. Also das war so eine Wohnung, man ging auf den Balkon und guckte ins Grüne. Ganz zu schweigen von dem, was rundherum ist. Also ich finde das Brandenburger Land ja auch wunderschön. Ich finde Potsdam traumhaft. Und es gibt so viele Wälder und Seen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, das Umland ein wenig. Ja, das war so Anfang der 90er, da war ich mit Freunden, sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren. Und da waren wir hinten Richtung Wannsee, so die Ecke. Sind wir dann ausgekommen und sind dann halt wirklich immer U-S-Bahn in die Stadt rein. Da war so noch Großbaustelle. So, ich gucke gerade auf dein Alter, Nummer 43. Das heißt, du kannst dich auch noch an schlimmere Zeiten erinnern, nämlich an die schlimme Zeit, als die Stadt Berlin geteilt war. Ja, dran erinnern kann ich mich gut. Erlebt habe ich es selber nicht. Meine Schwester hat es damals erlebt. Die ist noch einen Zacken älter als ich. Mhm. Die war da mit ihrer Schulklasse halt auch in dem Osten. Aber ich habe halt, wir waren 92, waren wir da und da sah man also schon der große Umbruch und man sah halt eben auch noch das, was vorher da so alles stand. 92 konnte man schon durch das Brandenburger Tor gehen. Ja, das haben wir dann auch mal gemacht. Das war für mich eines meiner bewegendsten Erlebnisse, so was Gesellschaft und Geschichte anbelangt, als ich zum ersten Mal in meinem Leben durch das freie und offene Brandenburger Tor gehen durfte. Ich habe als Jugendlicher und als Kind 100-mal vor der Mauer gestanden und habe dahinter das Brandenburger Tor gesehen. Und all meine Verwandten, die ich in Berlin habe, niemand hat daran geglaubt, dass diese Stadt irgendwann frei wird und offen wird. Und als es dann soweit war und ich da durchgehen konnte, das war spektakulär. Das war ein ganz großes Erlebnis für mich. Natürlich wie für viele, viele hunderttausend andere Menschen auch. Ja, aber gerade wenn man Verwandte hat, ist das natürlich noch ein bisschen was anderes, ne? Ja, ja. Und dann, wenn man die Entwicklung auch sieht, des Pariser Platzes, also das ist der Platz hinter dem Brandenburger Tor, oder des Potsdamer Platzes, das ist gigantisch, was da passiert ist nach der Wende, nach dem Mauerfall. Also wie gesagt, ich hab's ja Anfang der 90er, da halt die Großbaustelle, wir waren auf so einer Plattform, da hatte man so einmal Blick über die riesige Baustelle. Genau, genau. Und wenn man dann halt immer so in regelmäßigen Abständen fährt, dann ist das schon sehr interessant, was sich da alles tut und was da auch halt so drumherum passiert. Du hast gerade die Mentalität der Leute angesprochen. Die Mentalität der Leute ist ja der Ur-Berliner, ist ja bisweilen sehr ruppig. Das ist nicht so eine rheinische Herzlichkeit wie hier in Köln, sondern da geht's auch schon mal zur Sache. Kommst du damit klar? Ja, die haben halt die Zunge am richtigen Fleck. Ja. Ja, und die sagen halt so, wie es ist, und damit muss man halt, entweder kann man damit umgehen oder man lässt es bleiben, aber da ist ja auch der Wandel mit den jungen Leuten. Und, ja, es ist ja gemischt. Das hält sich gesund die Waage. Gibt es eine Stadt in Deutschland, die deiner Meinung nach Berlin das Wasser reichen kann? Ja, meine zweite Lieblingsstadt, Hamburg. Ah, ja, auch eine großartige Stadt. Und das ist halt eben auch verwandtschaftlich, weil da oben viel Verwandtschaft herkommt, ist man halt auch regelmäßig. Das sind so meine Favoriten. Lieber Frank, danke für deinen Anruf und ich wünsche dir noch viele, viele tolle Berlin-Aufenthalte. Ja, danke. Ich denke, du wirst auch noch ein paar haben. Ich hoffe schon, ja. Alles Frank, klar. Alles Liebe. Okay, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Ich möchte gerne mit euch über Berlin reden. Was habt ihr wegen Berlin schon alles erlebt, Großartiges oder auch weniger Großartiges? 0800 220 50 50. Hier ist ein Mensch, hier steht unbekannt, ich weiß den Namen nicht, hallo? Jetzt weiß unbekannt natürlich nicht, dass er unbekannt ist. Hallo? Ja, mit wem spreche ich? Ach so, mit Hassan. Mit Hassan, entschuldige, das konnte ich hier nicht sehen. Oh, ist der Name nicht durchgekommen? Nee, okay. Alter steht hier auch nicht, wie alt bist du? 20. Hassan, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo, danke. Ja, zum Thema. Ja, ich rufe an, weil ich einer von diesen Berlin-Hassan bin. Ah. Wo lebst du? Gleich die erste Frage. Jetzt in Bayern wieder, aber früher habe ich in Berlin gewohnt. Wie lange? Etwa anderthalb Jahre. Mhm. Und ich bin damals nach Berlin gezogen, weil ich eine Ausbildung bei der Polizei machen wollte. Und du bist in Bayern geboren? Genau, ja. Geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich bin dann damals nach Berlin gezogen, weil ich damals einer von denen war, die Berlin mochten und dachten, das wäre cool dort. Ich bin dann dahin, nachdem ich alle Tests bestanden habe und so weiter, und habe dann die Ausbildung dort angefangen und habe dann sozusagen das wahre Gesicht von Berlin gesehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, also zum Berliner kann man einfach mal sagen, dass wenn man aus Bayern kommt, wird man da immer so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, dass man aus Bayern kommt. Wobei, dir hört man das ja nicht an. Du sprichst ja nicht bayerisch. Ja, aber wenn ich denen gesagt habe, dass ich aus Bayern komme, ne, sagt man ja den Kollegen beim Kennenlernen, dann kommen so Sprüche wie, oh, Bayern gehört doch gar nicht zu Deutschland und so weiter. Mhm. Ja. Aber das sagen sicher nicht nur Berliner, sondern da war das, diese Schule, wo du da warst, die war da wahrscheinlich gemixt von allen Leuten aus Deutschland, oder? Naja, es waren hauptsächlich schon Berliner. Ach so, okay. Mhm. Naja, und der Hauptpunkt ist für mich dann auch einfach diese ganze Kriminalität in Berlin. Ich habe ja im Rahmen der Ausbildung viele Einsätze gehabt auf verschiedenen Dienststellen. Mhm. Und da gibt es verschiedene Lokalitäten. Damit kann jeder in Deutschland was anfangen. RAW-Gelände, Warschauer Straße, Cottbusser Tor, Görlitzer Park. Ne? Ja. Und solche Zustände, die da herrschen, also praktisch jeden Tag Taschendiebstähle, insbesondere am Wochenende bei Touristen, Raubüberfälle, Messerstechereien, solche Zustände gibt es nirgendwo in Deutschland, nur in Berlin. Mhm. Und dass da solche Zustände überhaupt zugelassen werden, das halte ich schon für ein starkes Stück. Hassan, da bin ich auf deiner Seite, wirklich. Da gibt's auch nichts schön zu reden. Das ist dramatisch in Berlin. Und ich finde auch, dass es ein großes Versäumnis der Stadtverwaltung ist, der Stadtregierung, da nicht anders durchzugreifen. So etwas gibt es in München nicht. München ist auch eine große Stadt, also auch eine Weltstadt. Da herrschen andere Verhältnisse. In Berlin gibt es ja auch diese sogenannte No-Go-Area. Das heißt, wo die Polizei sich schon gar nicht mehr reintraut. Naja, das muss ich jetzt wirklich abstreiten. Areas sozusagen, wo wir uns nicht reintrauen. Also ich bin mittlerweile nicht mehr bei der Polizei in Berlin. Das gibt's wirklich nicht. Also zumindest habe ich das nicht so erlebt, dass wir gesagt haben, nee, da gehen wir nicht hin. Wenn es da einen Anlass gab, dann sind wir da hingefahren. Ich kenn's anders, aber egal, vielleicht hast du es so anders erlebt. Aber vielleicht, wo du schon vor Ort warst, was waren denn so die schlimmsten Sachen, nur, die du erlebt hast, die dich am meisten schockiert haben? Boah, ja, Messerstechereien halt, also wo auch teilweise Leute ganz schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen sind. Am helllichten Tag wahrscheinlich sogar? Ja, teilweise auch, aber insbesondere halt am Wochenende. Das passiert halt immer, wenn Touristen zum Beispiel beklaut werden und die bemerken es dann und die wollen sich dann natürlich ihre Sachen zurückholen. Mhm. Und dann haben die ihre Kollegen da ein paar Meter weiter und wenn der die Sachen sich zurückholen will, dann wird er da gerne auch mal zusammengeprügelt und da kommt auch schnell mal ein Messer mit ins Spiel. Mhm. Ja. Also. Und ja. Was glaubst du, wie man denn dagegen vorgehen könnte? Was fehlt in Berlin? Na, also meiner Meinung nach fehlt es der Berliner Justiz einfach an Härte. Mhm. Das sagt man ja auch sonst im Rest der Republik, dass die Berliner Justiz nicht hart genug durchgreift, dass die Straftäter dort einfach nicht hart genug bestraft werden und dass zum Beispiel irgendwelche schweren Delikte auf einfache Sachen runtergehandelt werden und dass dann praktisch gar nichts bei rumkommt und die Straftäter zucken dann so mit den Schultern und sagen, ja, ist doch egal. Wir haben keine Angst mehr vor der Polizei oder vor der Justiz. Ja, das muss ja für euch und für deine Kollegen, die du kennengelernt hast und die viele vielleicht noch in Berlin arbeiten, doch sehr frustrierend sein. Ihr macht euren harten Job und die Ganoven kommen irgendwie mit einem blauen Auge davon. Ja. Aber naja, wie gesagt, es geht ja auch um den Berliner an sich. Ich finde, der Berliner ist recht überheblich. Ne? Es werden halt große Stücke auf diese vermeintliche Weltstadt gehalten, obwohl sie meiner Meinung nach nicht im geringsten mit beispielsweise München mithalten kann. Das würde ich nicht so sehen, aber das musst du als Bayer natürlich so sagen. Naja, aber wir haben ja gerade schon gehört, der Berliner an sich wird ja auch bald eine Minderheit sein, weil die Stadt so international geworden ist, dass man das ja fast schon gar nicht mehr so sagen kann, der Berliner. Ja, das stimmt natürlich. Ja, es sind viele Touristen da. Auch viele, die aus dem Ausland dorthin gehen, junge Leute, die eine Weile dort leben wollen, viele Künstler, es ist ein riesiger Anziehungspunkt aus der ganzen Welt. Es gilt in Amerika als hipper, nach Berlin zu gehen, als nach New York oder nach Los Angeles. Ja, das stimmt schon. Aber das sind halt einfach, wie man die dort nennt, Touris, ne? Mhm. Also, du hast dann auf jeden Fall nach anderthalb Jahren gesagt, ich will hier auf keinen Fall bleiben. Ich gehe wieder zurück. Zum Beispiel auch das Leistungsniveau in der Küche bewegt sich halt auch eher auf überschaubarem Niveau, ne? Das war's? Ich hab nicht verstanden. Was? Das? das Leistungsniveau in der Küche, ne? Also ich meine, eine Wurst aus gemahlenem Separatorenfleisch und Ketchup und Currywurst wird hier als kulinarischer Geniestreich verkauft. Ich denke mal, jeder vernünftig denkende Mensch hält eine Wurst mit Ketchup wohl kaum für den heiligen Gral der Küchenkunst, oder? Gab es denn nicht doch auch irgendetwas, was dich gerade als junger Typ auch begeistert hat? Zum Beispiel die Clubszene in Berlin? Nee, ich bin generell nicht so der Club-Gänger. Also, ich mochte wirklich nichts an Berlin. Kulturangebot, riesiges Kulturangebot. Auch nicht? Nee. Berlin war wirklich überhaupt gar nichts für mich. Historische Stätten an jeder Ecke in Berlin, wo man sich informieren kann, Museen über Museen. Ja gut, okay, Museen, dass es da solche Sachen schon gab, das war schon ganz gut, aber ich meine, was mich am meisten halt gestört hat, waren die Leute dort. Das war einfach überhaupt nicht mein Fall, vor allem auch diese ganze linksradikale Szene. Mhm. Okay. Ich wollte mit Berlin Hassan sprechen oder mit Leuten, die Berlin sehr kritisch sehen. Ich danke dir für deinen Anruf, Hassan. Und du lebst jetzt in München oder in der Provinz in Bayern? Nee, ich wohne in Franken. In Franken, okay. Und fühlst dich da wohl und das ist so deine Heimat und dein Ding? Ja, definitiv. Relikt. Relikt? Was heißt das? Relikt? Ja. Achso, das war nur der Name von meiner Katze. Achso. Entschuldigung. Ich denke, was sagt er jetzt? Hassan, alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Danke, gleich. Tschüss. Ciao. Relikt. Hier ist Norbert. Norbert ist 49. Guten Morgen, Norbert. Hallo. Norbert, guten Morgen. Hallo. Norbert meldet sich nicht oder ist nicht in der Leitung. Dann nehmen wir die Leitung mal weg und wir machen weiter mit Jürgen. Und Jürgen ist 52. Guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Köln. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Du sagst nach Köln. Von wo rufst du an? Ich rufe aus Paderborn an. Aus Paderborn. Ich dachte, aus Berlin würdest du auch noch rufen. Im Leben. Ich höre mich so an. Ich weiß es nicht. Nein. Ich mach keinen Scheiß. Oh, da höre ich auch eine gewisse Distanz zu Berlin heraus, oder? Ja, die sich aber aus meiner Erfahrung heraus gebildet hat mittlerweile. Erzähl. Also ich muss vorab sagen, meine Tochter wohnt schon seit Urzeiten da. Die ist jetzt 30 und wohnt, glaube ich, seit ihrem ersten Lebensjahr schon da. Mhm. Ich selber hatte sogar meine Freundin dort in Berlin und die wollte unbedingt, dass ich dort mal hinziehe. Mhm. Und habe dann auch beruflich sehr viel mit Berlin zu tun gehabt, weil ich Außendienstler war zu dem Zeitpunkt und hatte da sehr viele Kunden. Also kann mir also wirklich ein gutes Bild aus den letzten, ich sag mal, 15 Jahren Berlin mir eigentlich so machen. Aber du kennst dann Berlin auch nur so in der jetzigen Form, in der wiedervereinten Form? Ja, obwohl ich 2-3 Mal eigentlich auch noch zu alten DDR-Zeiten schon da war. Oder West-Berlin. In West-Berlin. West-Berlin und aber Ost-Berlin. Richtig, da habe ich aber nicht so viel gute oder beziehungsweise überhaupt große Erinnerungen, sagen wir mal so. Okay, dann erzähl mal von deinen Erinnerungen. Ja, also ich kann nur sagen, dass mit Berlin, wenn ich das vergleiche, also ich sage ganz einfach, stelle da folgende These auf, dass Berlin mit Abstand die perspektivloseste europäische Großstadt überhaupt ist. Und ich sage auch warum, ich begründe das auch. Mhm. Zum einen, wenn ich sehe, wie viele Milliarden nach dem Krieg dort reingeknallt worden sind, ich weiß nicht, wie viele es sind, nach dem Krieg ist natürlich eine schwierige Situation, weil West-Berlin war ja eine Insellage und ist letztendlich nur am Leben erhalten worden durch die Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, am Anfang. Und dann hat sich das in den 60ern eigentlich so ein bisschen etwas wieder, ich sag mal, gelockert. Das heißt, die sogenannten Westdeutschen damals konnten ungehemmt nach Berlin fliegen und ich glaube sogar ab den 70ern auch ganz normal auch hinfahren, sobald sie irgendwelche Erlaubnisse hatten. Und damit war das ja auch gegessen. Was ich aber nicht verstehe, ist ganz einfach, wenn ich zusammen mir jetzt diese heutige Zeit anschaue von Berlin, was ich sehe, sie haben eine der höchsten Arbeitslosenquoten von den Großstädten überhaupt in Deutschland. Mhm. Sie haben so gut wie null Industrie dort. Also das vergleichbar mit anderen großen Städten hier in Deutschland wüsste ich jetzt nicht, wer Berlin dem nahe kommen würde. Ja, das ist natürlich ein Relikt des Krieges. Vor dem Krieg war das natürlich. Ja, richtig, aber wir sind jetzt mittlerweile 25 Jahre danach. Gut, so leicht lassen sich keine Industrien ansiedeln, große Industrien vor allen Dingen. Das weiß jeder, der Dann dazu die höchste Kriminalitätsrate in Deutschland mittlerweile und ganz weit oben auch in Europa mittlerweile schon. Und dazu noch die höchste Pro-Kopf-Verschuldung noch dabei, plus die meisten Leute, die leider Gottes Hartz IV beziehen müssen. So, nun sagt ja der ehemalige regierende Bürgermeister Wovereit hat gesagt, Berlin ist arm, aber sexy. Berlin ist nur aber. Ist nur was? Nur aber. Also ja, weil Berlin ist zwar arm, das ist richtig, aber das sind andere Städte heute auch. Und wenn ich das sehe, mit welcher Begründung wurden da heute immer noch so viel Geld, so viel Kohle dort in diese Stadt reingepumpt, mit welcher Begründung, mit welcher Rechtfertigung, also wenn ich zum Beispiel andere Städte wie das Ruhrgebiet sehe, die wirklich dort vor die Hunde gehen, die da die Hauptstraßen haben, wo du teilweise mit einem halben Auto in so ein Loch fallen wirst. Und die können keine Straßen mehr reparieren. Und wenn ich sehe, was dort alles gebaut wird und wie falsch es dort noch gebaut wird und wie dann die ganzen Gelder dort da drin verschwinden, also dann fasse ich mir an den Kopf und sage, das kann nicht sein. Du spielst auf den Flughafen an. Nein, ich spiele schon darauf an. Auf der anderen Seite, aber da müssen wir bei aller Kritik müssen wir sagen, dass Berlin extrem viele architektonische Juwelen mittlerweile zu bieten hat. Wenn ich eine Weile nicht da war und komme wieder hin und sehe etwas und denke, wow, das gibt es in Köln nicht. Dass man sich so anstrengt, dass Ausschreibungen gemacht werden, dass wirklich ganz großartige Bauten, die wirklich, wenn wir friedlich leben, viele Jahre oder Jahrhunderte stehen werden. Lieber Jürgen, ich weiß nicht, wie viele große deutsche Städte es gibt, die noch viel historischere Bauten haben und nicht mehr wissen, wie sie die überhaupt wieder ans Laufen kriegen würden, weil alles dauernd nach Berlin hingeht. Nun ist es ja unsere Hauptstadt und insofern muss sie ja auch gefördert werden. Die weder von dir noch von mir, großartig sind wir gefragt worden, ob wir die als Hauptstadt haben. Naja, der Deutsche Bundestag, der Souverän des Volkes, hat das entschieden. In einer einer der größten Debatten im Deutschen Bundestag ist das entschieden worden. Mit der großen Mehrheit der CDU-Regierung damals wollte Kohl unbedingt Berlin wieder als Bundeshauptstadt haben. Ja, nein, das kannst du nicht auf die CDU. Es gab quer durch die Parteien, durch alle Parteien, auch durch die SPD, gab es Befürworter und Gegner. Das kann man parteipolitisch gar nicht so zuordnen. Wie erklärst du dir denn dann, Jürgen, wenn du doch es eher skeptisch siehst, dort die große Anziehung, die offensichtlich diese Stadt auf die Menschen in Deutschland und auch in Europa und der Welt hat? Also ich glaube Folgendes. Ich habe mal mit vielen Leuten zu tun gehabt, die in Hotels waren, die aus verschiedenen Ländern kamen. Und habe mich mal mit denen unterhalten, wart ihr wenigstens schon mal in Berlin? Und dann habe ich nur immer gesagt, nee, wir waren in Hamburg, wir waren in München und wir waren, weiß ich nicht wo, aber wir waren nicht in Berlin. Ich sage, warum fahrt ihr nicht nach Berlin? Dann gab es die verschiedensten Ausreden. Entweder es ist nicht angeboten worden oder nee, das interessiert uns nicht. Ich sage, ja, wieso interessiert uns das noch nicht? Das ist doch eigentlich kulturhistorisch sehr wertvoll, gerade wenn man so die Geschichte der letzten 100, 150 Jahre nimmt. Und dann haben sie gesagt, nee, uns interessiert eigentlich wirklich das wirkliche Deutschland und Berlin ist eigentlich außen vor. Und ich glaube, das genau ist das Problem. Nee, Berlin ist eigentlich eine Insel. Ich glaube, das ist nicht das Problem, weil die höchsten Touristenzahlen hat Berlin von allen deutschen Städten. Also, ich weiß nicht, mit wem du da gesprochen hast. Was meinst du, was die Amis scharf auf Berlin sind, wenn die Europareisen machen? Ja, Amis sind auch scharf auf McDonald's. Also von daher... Na gut. Das kann man ja nicht gegeneinander aufwiegen. Deswegen macht es Berliner nicht schlecht, wenn die Leute sich dafür interessieren. Nein, aber ich sehe diese Perspektivlosigkeit als solches mit Berlin. Ich bin optimistisch. Ich glaube, eine reine Vorzeige Hauptstadt ist mit Sicherheit nicht. Also ich bin optimistisch. Ich glaube, dass die das wirtschaftlich über kurz oder lang in den Griff bekommen werden. Ich hoffe nur sehr, dass sie die Kriminalität auch in den Griff bekommen werden. Das wirst du und ich aber nicht mehr erleben. Also ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe früher auch Dinge gedacht, die ich nicht mehr erlebe und habe sie dann doch erlebt. Es mag ja wirklich sein, dass sie wirklich es schaffen, irgendwann mal, dass Berlin mal ganz anders wird. Und die Berliner selber sagen ja zum Beispiel zu solchen Plätzen wie zum Beispiel beim Sony Center und so weiter. Potsdamer Platz. Reine Touri-Plätze oder so. Oder Hackische Höfe oder so. Das wären reine Touri-Plätze. Nein. Gerade der Potsdamer Platz. Ja, ich kenne viele Berliner, die das jubilierend begleitet haben, als das aufgebaut wurde. Gerade der Potsdamer Platz ist architektonisch wirklich Hervorragend gelungen. Nee, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Ich wollte nur sagen, das sind Touriplätze im klassischen Sinne. Das heißt, ganz einfach, das sind nur Vorzeigedinger. So nach dem Motto, das könnte man aus Berlin mal machen. Aber das ist es ja noch nicht. Aber das Gros ist auch eigentlich von Berlin immer noch diese Hinterhofatmosphäre. Und es gibt verdammt schöne Hinterhöfe in Berlin. Ja, nichts gegen die Hinterhöfe. Ehrlich, meine Freundin hat in so einem Ding gewohnt, da in gar nicht so weit weg von dem Kandidaten, den du da vorher hattest, da der sagte Warschauer Straße, war sie gar nicht mal so weit weg davon. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich als NRWler möchte ich niemals drin wohnen. Aber du musst mir da recht geben, dass zum Beispiel die Mitte von Berlin eine blühende Landschaft geworden ist, wenn man das vergleicht zu vor 20 Jahren. Wenn man nach Friedrichshain geht, wie das da aussieht, Prenzlauer Berg, wie es heute aussieht, wenn man das vergleicht zu früher, das sind doch enorme Entwicklungen. Ich komme mir schon vor wie der Pressesprecher von Berlin hier. Ich merke das schon. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, was die Leute jetzt also gebracht haben, ist teilweise aber auch wirklich berechtigt oder zum großen Teil berechtigt. Ja, okay, ne? Gut. Die Meinung wollte ich ja auch hören. Ne, weil es sind ganz einfach Zahlen, die das belegen, die genau das Gegenteil von dem belegen, was du jetzt so gerne, ich sag mal, blumig umschreibst. Gut. Ich danke für deinen Anruf, Jürgen. Alles Gute. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss, ciao. So, und weiter geht es mit dem Norbert. Und Norbert ist 49. Hallo, Norbert. Hallo. Hallo, Domian. Ich höre dich jetzt, ja. Jetzt hören wir uns. Okay, genial. Sehr gut. Mein Lieber, du hast dich zu Berlin gemeldet. Genau, und ich rufe dich aus Barcelona an. Oh, auch eine tolle Stadt. Eine super schöne Stadt, ja. Und super heiß momentan. Mein Erlebnis mit Berlin ist Ost-Berlin. Also ich bin ein alter Ossi, aus der, ja, ich sage mal so ein bisschen aus der Vorstadt von Berlin, das ist Frankfurt-Oder. Bist du in Frankfurt geboren? Genau, ich bin in Frankfurt-Oder geboren, so eine kleine Stadt an der polnischen Grenze. Ach, das ist lustig, ich hatte gerade gedacht vom Akzent her, dass du Amerikaner bist, oder? Nein. Ich lebe mittlerweile 25 Jahre nicht mehr in Deutschland. Ah, okay, dann kann sich das so ein bisschen abzeichnen auf die Sprache, okay. Genau, und ich spreche sehr viel Spanisch im ganzen Tag. Da deswegen. Ja, ja. Gut. Und wie gesagt, meine Jugend habe ich in Frankfurt-Oder verbracht und für mich war Berlin immer die Stadt, die Weltstadt, weil es einfach die einzigste Stadt war, die es für uns als Ossis praktisch in der DDR gab. Also wir reden jetzt von Ost-Berlin, ne? Ja. Wie gesagt, ich bin überzeugter Ost-Berliner. Also nicht, dass ich das mag, was mit Ost-Berlin passiert ist, sondern wie gesagt, meine Mutter wurde damals sehr durch den Mauerbau getrennt, 61, mit 18 Jahren. Mhm. Und die ist damals in Frankfurt-Oder aufgewachsen und hat mich und meine Schwester großgezogen. Mhm. Ich bin sehr, sehr früh immer nach Ost-Berlin gefahren. Mhm. Und es war für mich einfach so die Tür zur Welt, weil ich habe zum Beispiel auch oft am Brandenburger Tor gestanden und habe Richtung Mauer geguckt. Guck mal, du hast dann auf der anderen Seite gestanden und ich habe in der Westen gestanden. Genau, wir haben uns wahrscheinlich gesehen. Wobei, ihr durfte ich ja gar nicht so nah rangehen. Nein, es war eine Absperrung. Ja. Und es war auch so, wenn du 10 Minuten da gestanden hast, dann wurdest du auch schon von den Polizisten angehalten die haben deine Daten schon aufgenommen. Das ging eigentlich ziemlich früh. Meine erste Geschichte war eigentlich, die ich auch geschrieben hatte, weil ich habe sehr, sehr früh gemerkt, dass ich schwul war. Mhm. Und damals in der Schule und so wurde dann oft gehänselt. Und wenn einer schon verdächtigt aussah oder so, dann wurde man schon gemobbt. Und dann kam schon immer raus, ja, dann geh doch, du musst nach Berlin gehen und weiß am Alex und hin und her. Und da kannst du den Typen treffen und so. Und ach so, da stand in der Zeit Ost-Berlin auch schon im Ruf als Schwulen-Treffpunkt. Absolut. Ah, ja. Absolut, ja. Man wusste dann... Bist du aufgebrochen von Frankfurt-Oder Richtung Berlin, um vielleicht ein paar Karls, ein paar Jungs zu treffen? Genau, das habe ich öfter gemacht. Ne? Das sind ja nur ungefähr eine Stunde. Wie ging das da so zu? Wo das war da wahrscheinlich auch ganz geheim und subversiv. Wie macht man das? Also sagen wir mal so, die Aufregung war immer sehr, sehr groß. Man wusste ja auch nicht, mit wem man da zusammentrifft. Das hätte ja auch ein Stasi-Typ sein können. Genau, ganz so, genau. Ne? Ja. Und man hat sich dann einfach entweder in ein Café gesetzt, hat dann auf ja, man hat dann auf groß getan, man hat sich eine Marlboro für 8 Mark und ein Espresso oder so gegönnt, hat sich da hingesetzt und dann neben einem saß dann einer, guckte einer an, ja, und so ging das dann manchmal. Oder man setzte sich einfach nur auf eine Bank und wartete, bis sich einer zu einem saß. Aber in einem bestimmten Bezirk. Du hast gerade Alex angesprochen. Ich sage immer nur Alex, weil meine, ja, ja. Also meine Sache, das war der Alex. So, jetzt sitzt du da in irgendeinem Café und ahnst, genau, hier ist irgendwie so eine schwule Zone. Genau. Und hast dann vielleicht dich mit ein paar Jungs angeguckt, ein bisschen geflirtet. Genau. Ja, und dann? Naja, es waren meistens nur sagen, ja gut, Jungs, reifere Männer. Oder Männer, okay. Genau. Und dann? Ich war ja auch noch sehr jung damals. Wie alt warst du da? Du, ich war zwischen 13 und 14 irgendwo. Ja. Oh. Gut, das ist so, aber verjährt jetzt. Ja, aber erzähl mal, jetzt sitzt der 14-jährige Junge da und trinkt Espresso und raucht sogar. Und guckt. Das gab's wirklich, das war wirklich keine Ausnahme. Ja, ja, aber dann erzähl mal weiter. Wie ging das denn dann weiter, wenn du Augenkontakt hattest mit einem Mann? Ja, also ich kann mich noch an dem Tag erinnern. Ich hatte mich dann und bin dann so ein bisschen rumgelaufen, hatte auch, die haben mich angesprochen. Die haben aber immer gefragt, ob ich irgendwo einen Ort hätte, wo man hingehen könnte. Mhm. Also wahrscheinlich waren da so irgendwie Leute, die keinen Ort hatten oder so. Und dann hat's leider immer nicht geklappt. Mhm. Ne, also ich spreche jetzt vom ersten Mal, wo ich da war. Da war ich ziemlich aufgeregt. Und ich weiß auch, dass ich dann irgendwann verzweifelt aufgeben wollte und bin dann hochgegangen zur S-Bahn und wollte wieder zurück nach Frankfurt. Und auf einmal kam so ein Typ hinter mir her und sagte so auf einmal so, hielt mich so am Arm fest und sagte, komm mit. Mhm. Und ich dachte schon, scheiße, das ist die Stasi. Ja. Irgendwie, die haben dich irgendwie hochgekriegt oder so, weil es waren ja auch Kameras am Alex und so. Wie alt war der Typ? Der muss irgendwo so zwischen in den 20ern, so 25 bis 30 gewesen sein. So, und dann? Dann hat er mich mitgenommen. Wohin? Zu sich nach Hause. Mhm. Und und der wohnte alleine? Der wohnte alleine, ja. Mhm. Irgendwo so im Prenzlauer Berg oder so muss das gewesen sein. Mhm. Ich weiß noch, dass er Bauarbeiter war oder so. Und ja, das war dann meine erste sexuelle Erfahrung, die ja eigentlich nicht besonders war, muss ich ehrlich sagen. Warum war die nicht besonders? Weil wenn du mit 13 oder 14 Jahren, dann verlangt man eigentlich so ein bisschen Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Vorsicht. Genau, aber es war einfach nur Sex. Aber naja. Das heißt, das volle Programm? Das volle Programm, ja. Also Analsex. Jo. Du hast deinen ersten Analsex in leider Gottes. Aus Berlin gehabt und das war nicht so toll. Genau, meinen ersten Sex gehabt. Analsex gehabt und war froh, dass ich dann irgendwann im Zug saß. Ich weiß noch, dass ich kaum noch sitzen konnte. Mit Schmerzen im Po, genau. Wie? Ich sag mit Schmerzen am oder im Po. Genau. Mhm. Das war ziemlich heftig. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte ein Jahr nichts mehr davon wissen. Hast du es nochmal überdacht? Ich bin vielleicht doch nicht schwul oder so. Das eigentlich nicht. Nein, ich habe immer irgendwie gehofft, es kommt noch jemand, der sich wirklich eigentlich um dich interessiert. Aber ja. Wie oft hast du denn dann nochmal so Ausflüge nach Ostberlin gemacht? Ich bin dann nach circa einem Jahr oder so bin ich wieder hingefahren. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der war sehr, sehr nett zu mir und er war damals ein Kellner oder so. Ich weiß auch, dass er, na gut, ich will jetzt auch nicht sagen, vielleicht weiß er nachher, wer es ist. Der dann auch sehr in der schwulen Szene in der damaligen DDR gearbeitet hat. Mhm. Also und bekam dann so auch ein bisschen Zugang zu anderen Leuten. Mhm. Und habe dann auch wirklich nette Typen kennengelernt. Das heißt, es gab auch in der DDR damals, in Ostberlin wahrscheinlich besonders, schon eine sehr aktive, verdeckte Schwulenszene. Absolut. Ja. Absolut. Wahrscheinlich immer in Angst, dass sie auffliegen und dass die Stasi sie entdeckt? Angst? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich hatte sogar mal ein Erlebnis mit einem Stasi-Chauffeur. das war auch eine ganz witzige Geschichte, den habe ich in Frankfurt-Oder kennengelernt und der hatte mir gesagt, er wäre Kfz-Fahrer oder sowas, wie sagt man denn, so Transportfahrer, ne? Ja, ja. Und habe ihn dann irgendwann aufgelauert und wollte ihn unbedingt sehen und dann kam dann im Treppenhoch, kam dann auf einmal einer mit voller Montur von der Volkspolizei, also so eine typische Armee. Mhm. Und guckt dann nochmal hin und sah, das war er gewesen. Und dann hat er mir gebeichtet, dass er der Chauffeur ist von so einem Stasi. Typen in Frankfurt oder. Okay, aber hat dich nicht verpfiffen oder irgendwas? Nee, Gott sei Dank nicht. So, obwohl, er wusste jetzt auch, dass wir ausreisen wollten und so weiter und so fort. Ja, jetzt hast du als erste Assoziation, wenn du an Berlin denkst, deine ersten sexuellen Erlebnisse als schwuler junger Mann. Genau. Ja. Und das war eigentlich im Nachhinein, muss ich mal sagen, sehr, sehr bedeutend für mich. Mhm. Und Berlin, wie gesagt, Ost-Berlin ist für mich eigentlich immer so der Highlight gewesen, in allem, meine ganze Jugend. Mhm. Und wahrscheinlich für viele Ossis, weil da haben wir unseren Ketchup bekommen und da kriegtest du auch dein Toilettenpapier, wenn du es unbedingt brauchtest. Ja. Es gab einfach alles dort. Wie hast du denn dann den Mauerfall in Berlin erlebt? Den habe ich erlebt, als ich dann schon im Westen gelebt habe. Ich habe dann damals wir konnten dann ausreisen, wir haben diese ganze Sache mit der Prager Botschaft mitgemacht und so weiter und so fort und konnten dann ausreisen. Es war weltbewegend. Es war einfach weltbewegend, die ganze Sache. Aber wie gesagt, dort habe ich dann schon, wir sind 84, konnten wir ausreisen. Von einem Tag auf den anderen mit zwei Koffer. Ach so, 84 in die Prager Botschaft. Ich dachte, ihr werdet jetzt bei den riesigen Flüchtlings... Nein, es gab ja schon vorher. Ja, es gab früher. Es gab ja schon vorher. Was. Ja. Ja. Wir haben das damals schon vorher gehört, auch von der ständigen Vertretung und so. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, komm, lass uns nach Prag fahren. Lass uns nach Prag fahren. Das war ja die einzige Sache, die wir noch machen konnten. Mhm. Weil die Stasi stand ja schon bei uns vor der Tür und die haben uns ja schon gefilmt und haben schon über uns Einkünfte. Also, wie sagt man, Auskünfte. Also das war eine hochgefährliche Aktion, die ihr da gemacht habt. Ja, die hätten uns auch beinahe gekriegt. Die hätte uns damals gekriegt, nicht eine Frau gesagt, eine Frau in dem Hotel, wo wir untergebracht sind. Gut, das ist eine ganz andere Story, das müssen wir dann über Prag besprechen. Aber ich finde es schon interessant. Das heißt, ihr seid dann unter großer Gefahr, wenn man euch bekommen hätte, wärt ihr ins Gefängnis gekommen. Und auf jeden Fall, ich sag dir nur eins, die deutsche Botschaft, die hat uns damals für ein paar Tage ein Hotel gegeben, weil die wollten erst versuchen, dass wir so ausreisen könnten, ohne dass wir in der Botschaft sein mussten. Also die westdeutsche Botschaft. Genau, die haben uns ein Hotel besorgt und wir konnten in dem Hotel wohnen und sollten dort warten, bis die was ausgehandelt haben. Und ich weiß noch, dass ich abends vorher runtergegangen bin zur Rezeption und habe das Hotel bezahlt. Und als wir den nächsten Morgen runterkamen, hat uns die Chefin von dem Hotel von der Rezeption schon, als sie uns auf der Treppe sah, weggezogen und hat so deutsch-tschechisch gesagt, sie wollen nicht mehr zurück nach DDR. Mhm. Und wir so ganz ängstlich, nein, nein. Und dann sagte sie so, dann bitte gehen Sie durch die Küche ganz schnell, weil die Stasi steht vor der Tür. Die warten schon auf Sie. Die wissen nur nicht, wie Sie aussehen. Ach du, das ist ja wie im Krimi. Das war auch so. Wie seid ihr denn letztendlich dann von Prag in den Westen gekommen? Wir haben dann Glück gehabt, dass wir durch den Besuchereingang in der Botschaft nochmal rein konnten, ohne dass die uns bemerkt haben. Mhm. Und haben dann wirklich gesagt, wir gehen jetzt hier nicht mehr raus, bis wir zurück können. Also bis wir nach ausreisen können. Mhm. Und das dauerte auch nicht lange. Die haben uns dann in die Prager Botschaft hochgebracht. Das war so ein Bürolager, was die oben hatten. Da waren schon mehrere Leute und haben uns dort verpflegt mit Kartoffelsuppe und Zigaretten und alles, was man so brauchte zu der Zeit. Und ich denke mal, wir waren ungefähr so 2-3 Tage da und bis wir dann den Bescheid kamen, sie bekommen die Ausreise. Sie müssen aber nochmal zurück in die DDR und müssen dort eine formelle Ausreiseantrag stellen. Habt ihr das gemacht? Also, und wir mussten drauf eingehen. Und die haben uns dann noch mit dem Mercedes bis zur DDR-Grenze gebracht, das weiß ich noch, und haben uns noch vorgedrängelt vor den ganzen anderen Leuten. Und als wir dann nach Hause kamen in Frankfurt-Oder, hatte meine Mutter schon eine Einladung vom Rathaus im Briefkasten und wurde von der Stasi schon ausgefragt hin und her, was wir alles erlebt hätten und wie es in der Botschaft wäre und so weiter und so fort. Und dann haben wir ungefähr noch 2-3 Wochen gewartet Und dann kriegte meine Mutter irgendwann den Bescheid, wir sollten unbedingt ins Rathaus kommen. Wir sind ins Rathaus gegangen und haben uns dort die Personalausweise weggenommen und haben gesagt, Sie sind jetzt nicht mehr Bürger der DDR. Wir bitten Sie, die DDR innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Und habt ihr gesagt, sehr gerne. So sehr gerne. Ja, wir haben ja darauf gewartet. Aber das ist ja diese Wochen stelle ich mir höllisch vor. In diesen Wochen hätte ja alles kippen können wieder und natürlich, die hätten sich irgendwas einfallen lassen können. Jetzt sind wir etwas weggekommen von Berlin, aber all das all das gehört ja zu dieser zu aber der Stadt und der Geschichte. Wir sind durch Berlin in der Friedrichstraße ausgereist, das weiß ich noch. Also. Das war praktisch meine große und letzte Erinnerung noch in Berlin. Okay. Bevor wir dann in den Zug einsteigen konnten, mussten erstmal die ganzen Hunde durch. Dann sind wir raus und dann habe ich das erste Mal West-Berlin gesehen und das war für mich wie das erste Mal Farbfernsehen anmachen. Ja, ja, ja. Lieber Norbert, jetzt haben wir den Bogen geschlagen vom Analverkehr zur Ausreise in die Straße. Ja, das ist das Leben nun mal. Ich danke für deinen Anruf. Schöne Grüße nach Spanien. Alles klar, wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. Bis dann, tschüss. Berlin, Berlin, das ist unser Thema heute und dazu hat auch angerufen der Günther und der Günther ist 54. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen, hier ist der Günther mit U. Günther, entschuldige, guten Morgen. Ja, macht ja nichts. Ja, willst du fragen oder soll ich erzählen? Weswegen? Oh, du rufst aus Berlin an? Nee, ich rufe, ich bin wohnhaft am Niederrhein, bin vor 11 Jahren von Berlin weggezogen. Du bist Berliner, ich höre es. Ja, ich bin trotzdem Berliner durch und durch und ich werde auch Berliner bleiben. Und ich werde mir auch meine Stadt nicht schlecht drehen lassen von irgendwelchen Nörgelfritzen. Da sind wir wieder bei der Berliner großen Klappe, die ich gerade hier habe. Ne? So, dieser Herr aus Paderborn, der sitzt da hinten in der Provinz und fabuliert da über die Stadt, wo er nicht gewohnt hat und wo er sich gar nicht auskennt. Man muss Berlin erleben und leben. So, und sicherlich. Das sehe ich genauso. Aber Gunther mit U, warum bist du denn dann von deiner Traumstadt und Herzensstadt in die Provinz gezogen? Ja, die Liebe. Die Liebe. Ja. Genau. Witzigerweise haben mich die meisten am Niederrhein immer gefragt, warum bist du hierher gekommen? Wegen der Arbeit, das ist echt immer der Knaller. Ich sage, nee, wegen der Liebe halt, ne? Ja. Oder wenn mich so jemand gefragt hat, wie kommst du denn von Berlin hier an den Niederrhein? Dann habe ich immer gesagt, ja, mit einem Möbelwagen. So, das ist die Berliner Klappe, die ich so liebe. Und so sind wir. Und der richtige Berliner, der hat wirklich das Herz auf dem Fleck, auf dem rechten Fleck. Und Was hast du in Berlin beruflich gemacht? Also ich bin schon schon immer Berufskraftfahrer, habe aber die meiste Zeit in Berlin im Taxi gesessen, 17 Jahre lang. Boah, dann bist du ja wirklich, dann kennst du die Stadt wie deine Westentasche. Erstmal das, ja, und dann hat man natürlich auch viele Leute kennengelernt, ne? Wen Prominenten hast du gefahren? Der Prominenteste, der mir auf den Schlag einfällt, war Gérard Depardieu. Und ich darf das ja nicht sagen, wo der hin wollte. Wir können es uns schon denken. Der hatte da noch so drei Begleiter so drin und der war damals, hatte der Asterix und Obelix, glaube ich, in Potsdam gedreht oder so und dann stieg der vorne rechts ein und ich habe nichts mehr gesehen. Der war ja richtig groß und richtig. Ja, und dann hat man so verschiedene Schauspieler. Herrn Sarrazin hatte ich im Auto gehabt und das Witzige war gewesen, der fing gleich an zu plappern. Und hat mir Fragen gestellt, damit man ihn wahrscheinlich nicht zutextet mit Politik und weißem Käse oder so, nehme ich mal an. Also, Gunther, wo bist du? Bist du West-Berliner oder Ost-Berliner? Ich bin Ost-Berliner gebürtig und habe auch als Ost-Berliner mit dem Taxifahren angefangen und habe dann auch in der Nacht der Maueröffnung im Taxi gesessen. Und das war für euch Taxifahrer, ich erinnere mich daran, eine richtige Herausforderung, dann plötzlich den Westen auch auszukundschaften und umgekehrt den Osten auszukundschaften. Genau. In der ersten Zeit war das so, die ersten paar Wochen, ich weiß ja nicht mehr bis wann, da durften wir mit unseren Osttaxen nach West-Berlin fahren, ausladen, wir durften aber da keine Fahrgäste aufnehmen. Genau. Ja, haben wir trotzdem gemacht und die sind auch gerne mit uns gefahren, das war mal ganz lustig. Und ich habe aber in der Nacht lange gebraucht, und zwar bis früh um 5, bis ich den ersten Fahrgast hatte, und das war ein japanischer Fernsehonkel mit einer riesen Videokamera auf der Schulter, den habe ich dann Richtung Kudamm gefahren. Mhm. Und ich konnte mir vorher immer nur über den Taxifunk anhören, wie die meine Ostkollegen da schön im Westen lang gefahren sind. Ich habe immer Touren gekriegt nach Marzahn oder nach Lichtenberg oder so. Und war jedenfalls sehr spannend. Und wenn man denn da den Grenzposten gesehen hat von der DDR mit den Westberliner Polizisten und die beide da eine Cola-Dose in der Hand haben und die Quatsch haben, das ist ein Bild, was ich behalten habe, da am Checkpoint war das. Ja. Also war schon interessant damals. Ne? Das hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das mal so kommt. Nee, ich war ja ein Jahr vorher schon bei meiner Oma im Wedding, die durfte ich schon besuchen. Mhm. Mir war das also nicht ganz fremd mit Westberlin. Ich durfte da schon eine Woche da rumstromern. Mhm. Aber dass das so kommt, naja, hat man natürlich nicht so extrem jetzt gedacht. Nee. Und wir können ja alle so glücklich sein, dass das friedlich abgelaufen ist. Es hätte auch alles anders kommen können. Genau. Sag mal. Und jetzt kommt. Hast du nicht ein ungeheures Heimweh zurück nach Berlin? Nee, das habe ich deinem Kollegen schon erzählt. Das Komische ist, wenn ich jetzt in Berlin bin und wieder zurückfahre mit Zug oder mit Auto, ich habe da null Wehmut, sagt man so, ne? So ein bisschen irgendwie. Nee, gar nicht. Also, wie kommt das? Weiß ich nicht. Ich nehme an, weil ich schon so oft da war. Ich bin jetzt also in 11 Jahren mindestens, also ich denke mal 35 Mal oder mehr da gewesen. Mhm. Zu verschiedenen Anlässen und vielleicht liegt ja daran, dass ich mich einfach wohlfühle, da wo ich jetzt wohne mit meiner Frau und alles. Das spricht für den Niederrhein, dass du da eine neue Heimat gefunden hast. Und ja, die sind auch okay da, die Leute, mit denen kannst du gut kommunizieren und rumhantieren und die haben auch so ihr Späßchen, die haben auch einen anderen Humor. Aber ich habe viel Resonanz bekommen, dass sie also auch diese Berliner Klappe so mögen. Die amüsieren sich also ja auf meine Kosten und dann ratter ich da los. Gibt also ganz wenige, die das nicht so mögen. Aber viele sagen, es ist nicht in der Planung, irgendwann mit deiner Liebsten doch vielleicht wieder nach Berlin zu gehen. Also aus beruflichen Gründen werden wir wohl erstmal da unsere Zeit absitzen. Und dann werden wir sehen, Berlin direkt wohl nicht, eher dann am Stadtrand oder so können wir uns vorstellen, aber wir machen das natürlich auch abhängig, wo die Kinder da ja alle wohnen, mit den Enkelkinderchen und so. Und da müssen wir mal sehen, da machen wir also keine Planwirtschaft, die ist Gottlob vorbei, wir machen das so aus dem Bauch. Ne? Wenn du so das Berlin vergleichst, das du kennst als Taxifahrer die vielen Jahre, und wenn du jetzt hinkommst als Besucher, wie hat sich deiner Auffassung nach die Stadt verändert? Ja, Berlin ändert sich immer, also jeden Tag, da wird überall irgendwo was rumgebaut und umgeändert. Die Kulturszene wird sich sicherlich ändern, da bin ich jetzt nicht so im Thema. Da kann man zum Beispiel super ins Kino gehen, was ich hier am Niederrhein überhaupt nicht kann. Da hast du nur diese Kino-Drom-Dinger da, das kannst du alles vergessen. Also in Berlin kann man wirklich super sich beschäftigen, sofern man das Geld hat. Ja, das ist schon klar. Ich wollte wissen, was für dich sich besonders verändert hat in den letzten Jahren. Was auffallend ist für dich? Ist sie internationaler geworden? Sind mehr Menschen da? Ist es krimineller geworden? Ist es schöner geworden? Ist es schwieriger geworden? Das kann ich jetzt so ja nicht sagen, weil ich nicht mehr jeden Tag da bin. Wenn ich jetzt als Tourist komme, bin ich viel entspannter unterwegs. Mhm. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich mit meinem Taxi da durch die Gegend geballert bin und dann war das mega anstrengend und die Leute anstrengend. Und das ist das, was mir auch meine bekannten Verwandten sagen, wenn die jeden Tag mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn fahren. Mhm. Es ist so nervig, es ist so schlimm. Ja, anstrengend ist die Stadt, das muss man schon sagen. Die ist anstrengend, die Stadt, aber wie gesagt, es gibt auch viele Highlights, also dieses ganze Grünzeug da, wie vorhin schon der eine Hörer sagte, Berlin ist mit die Grün. Und weg ist er. Unser Berliner ist weg. Aber ich hatte mich eh bald verabschiedet von ihm. Schön, dass ihr angerufen habt, lieber Gunther, falls du uns übers Radio oder übers Fernsehen hörst oder siehst. Danke für den Anruf und gute Zeit am Niederrhein und vielleicht dann irgendwann zurück in die alte Heimat. Hier ist Alexander. Alexander ist 38. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Alexander. Das ist schön, dass wir sprechen. Wir beiden haben vor 17 Jahren schon mal gesprochen. Ach, guck mal an. Irgendwie 10 Jahre Mauerfall, da hatte ich dich angerufen. Da hast du angerufen. Da hat mir telefoniert, da bin ich als unbedarfter Student aus dem Bergischen nach Leipzig gezogen. Und das war ja alles noch so ein bisschen frisch und genau. Und von da aus bin ich dann nach Berlin gezogen. Ich habe quasi die letzten 15 Jahre im Osten zugebracht. Ja. Und Berlin war natürlich das absolute Highlight. Und jetzt wohne ich seit 2 Jahren, halte ich fest, in Köln. Ah. Ja. Naja gut, das kann man ja noch alles gut miteinander vereinbaren, Berlin und Köln, finde ich. Ja, das geht schon. Ja. Aber, ich vermisse Berlin sehr, muss ich sagen. Was vermisst du? Eine wahnsinnig gute Zeit gehabt. Was ich sehr vermisse, ist so die Großzügigkeit, also städtebaulich sowieso. Ich meine, okay, von der Größe her kommt da eh keine andere Stadt dran. Mhm. Aber halt auch immer so ein bisschen so dieses Leben und Leben lassen, wovor Köln ja auch eigentlich immer sehr gehypt wird. So. Das haben wir hier auch. Ja, das empfinde ich halt irgendwie anders. So. Mhm. Also ich weiß nicht, hier sind die Leute sehr freundlich, das ist überhaupt kein Ding. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so diese Ruppigkeit, die ich aus Berlin kenne, kam für mich immer so ein bisschen ehrlicher rüber als das nette Singsang, was auch super ist. Also, aber da habe ich in Berlin irgendwie, habe ich mich da direkt ein bisschen besser aufgehoben gefühlt. So, ja. Okay, was vermisst du noch an Berlin? Oder jetzt? Meine Freunde, auf jeden Fall, ganz klar. Ich habe da einen großen Freundeskreis. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit 2 Jahren hier, habe mich da so ein bisschen schwer getan, irgendwie Leute zu finden. Man muss sagen, ich bin aus Jobgründen hierher gekommen. Mhm. Das ist natürlich der denkbar schlechteste Grund, die Stadt zu wechseln. Ach so, es war keine freiwillige Entscheidung zu sagen, ich habe Lust auf Köln, ich ziehe es nach Köln. Das war es nicht. Nö, das war irgendwie jobmäßig, lief dann irgendwann nicht so gut. Und dann hatte ich einen schwachen Moment und dachte so, okay, andere Stellen haben auch gute Jobs, wechsle ich mal. Und das hat dann geklappt. So, und jetzt bin ich hier und fühle mich seit 2 Jahren immer noch nicht so heimisch, wie es eigentlich sein könnte. So. Wenn du jetzt in die Zeit zurückgehst, als du in Berlin gelebt hast, abgesehen jetzt von der Mentalität, von der du gerade gesprochen hast, was hast du da noch so besonders geschätzt und gemocht? Ich habe mich in dieser Stadt, ich wollte da eigentlich nie hin. Also ich bin damals meiner damaligen Freundin hinterhergezogen. Hab dann auch relativ schnell einen Job gehabt, dann ein halbes Jahr später Karten komplett neu gemischt. Ich weiß nicht, was zuerst weg war, die Frau oder der Job. Es ging auf jeden Fall irgendwie beides ziemlich schnell. Und trotz allem habe ich da echt so eine, ich habe mich sofort sehr frei gefühlt in dieser Stadt. Mhm. Also du kannst machen, was du willst, und wenn du eine Idee hast, wie du irgendwie Geld verdienen kannst oder dich ausprobieren willst, okay, damals war ich auch noch ein paar Jährchen jünger, aber da hat man eigentlich immer Wege gefunden, so das Rad am Laufen zu halten. So. Was hast du denn da gemacht beruflich in Berlin? Ich habe eine Menge gemacht. Also ich habe angefangen, ich habe Kunstgeschichte studiert, habe dann im Kunstbetrieb gearbeitet, habe bei einem Künstler gearbeitet, habe seine Presse gemacht. Mhm. Das war eine ganz spannende Zeit. Dann habe ich gefreelanced, unter anderem auch fürs Auswärtige Amt. Mhm. Ich war bei Obama dabei, als er irgendwie vom Brandenburger Tor gesprochen hat. Mhm. Bin dann irgendwann im Online-Business gelandet, wie das halt so ist in Berlin, Startup und so. Ja. Und in der Szene habe ich, oder in dem Bereich habe ich mich dann jetzt halt auch weiterentwickelt, und in dem Bereich arbeite ich auch jetzt. Verstehe. Und wo hast du gewohnt in Berlin? Überall. Also ich habe in Kreuzberg gewohnt ganz lang, und dann in Mitte, also Ost wie West quasi. Ich habe das nie so als Ost- oder West-Trennung irgendwie wahrgenommen, sondern einfach nur, ja okay, Kreuzberg oder Mitte. ich habe, aus meinem Kopf ist das jetzt auch raus mit Ost- und West-Berlin. Das ist für völlig, mich... Ja, völlig. Das ist, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Das ist mittlerweile so verwachsen und so durchmischt. Ja, das ist Quatsch, das... Und es wächst halt immer noch, Domian. Und ich finde, das ist irgendwie, und das fällt mir, oder das ist mir halt in Köln aufgefallen. Wie gesagt, ich kenne es auch schon lange, weil ich hier aus der Ecke komme, auch gebürtig. Aber ich habe das Gefühl, so im Gegensatz zu Berlin ist Köln halt schon ziemlich fertig und saturiert. So, ne? Also ich meine, okay, hier entsteht eine U-Bahn noch und da vielleicht noch ein Haus oder ein Hochhaus oder was sonst noch so passiert. Aber ich hatte neulich Besuch von Freunden aus London. Und die sagten zu mir, und die wollten dann weiterfahren nach Berlin, und die sagten, wir sind so interessiert und so scharf auf Berlin, weil London ist total erschlossen und fertig und konstruiert. Ja. Und Berlin lebt und agiert, und da ist auch einiges noch nicht so richtig in Ordnung, und da bekommen neue Strömungen. Das alles gibt es in London. Das war ein Pariser, war auch dabei, sagt er, bei uns in Paris ist das ganz genauso. Deswegen lieben wir Berlin so, weil das so lebendig ist und das ist so urig. Und das liegt daran, weil diese Stadt eben erst mal gerade 20 Jahre eine Stadt ist. Wenn wir jetzt auch schon, oder wenn es den Krieg so nicht gegeben hätte, dann wäre das auch eine ganz andere, fertig erschlossene Stadt. So ist es das aber nicht. Dann wäre es wahrscheinlich auch mega langweilig. Wahrscheinlich. Und die starken Einflüsse, die eben auch aus den osteuropäischen Ländern kommen, aus Warschau, aus Polen, aus Russland, auch die künstlerischen Einflüsse, das ist natürlich hoch anziehend für die anderen europäischen jungen Leute, wenn ich es mal so sagen kann. Absolut, absolut. Und ich finde, also das ist mein Eindruck, das hält auch an. So, also es ist jetzt nicht so, es hieß ja mal vor ein paar Jahren, oh, Berlin ist tot, was immer das heißen mag überhaupt. Aber ich glaube, da das geht weiter und weiter. Und ich glaube, also da muss noch mindestens eine Generation ran. So. Ja, aber es gibt zwei Sachen, die mich wirklich auch ausgesprochen ärgern. Eine Sache haben wir gerade schon erwähnt, das ist die Kriminalität. Ich finde, das muss sich wirklich verändern. Wie hast du das denn erlebt mit der Kriminalität? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Kriminalität irgendwie in den zwei Jahren hier erlebt. Also in Köln? In Köln. Ja, wir können da auch mithalten. Portemonnaie geklaut worden, einer Bekannten von mir die Handtasche auf dem Bahnhof, dass er aus dem Zug raus war, Wohnungseinbrüche und so. Also ich habe das Gefühl, vielleicht ist es einfach, weil die Stadt kleiner ist, so, vielleicht liegt es daran. Aber also ja, ich habe das Gefühl, so, dass Kriminalität hier bemerkbarer ist. Ja, vielleicht. Ja. So, und das andere, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist das Desaster mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Ja. Das finde ich unfassbar blamabel, dass Deutschland und unsere Hauptstadt, dass da solche unfähigen Menschen sitzen, das voranzutreiben und das zu bewerkstelligen. Ja. Das finde ich ganz, ganz übel. Das ist echt übel, aber ich meine, okay, das ist halt nicht so die einzige Großbaustelle, ha? Also da könnte man schon irgendwie auch denken, dass Deutschland irgendwie nicht ganz groß kann, ne? Wenn du dir Stuttgart 21 anguckst. Stuttgart 21 oder die Elbphilharmonie, da war es ja nur auch so. Ja, ja. Genau. Ja. Aber da müssen wir wieder die Bayern nehmen. Der Flughafen in München, dieses Riesenprojekt damals, hat perfekt geklappt. Ja, die können es besser, die Bayern. Gut, Alexander, du bist in Köln, aber ich höre daraus, dein Herz schlägt gen Osten und du willst irgendwann zurück, oder? Ich gucke immer mal wieder. Ich habe da noch so ein kleines Köfferchen in Form von einem Zimmer und das ist so mein Hintertürchen, was ich mir aufhalte. Es gab ja so ein schönes Chanson von Hildegard Knef, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Genau. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht Marlene Dietrich auch gesungen hat. Ich kenne es nur von Hildegard Knef. Ich glaube, das hat jeder gesungen, der mal eine Zeit lang verbracht hat. Alexander, danke für den Anruf. Alles Gute. Vielleicht sehen wir uns in Berlin. Vielleicht, da sprich mich an, wenn du mich siehst. Auf jeden Fall. Bis dann. Gute Tschüss. Zeit dir. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Pascal. Pascal ist 32. Guten Morgen, Pascal. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Pascal. Ich super, dass ich mal durchkomme. Unglaublich. Jetzt haben wir nur noch 3 Minuten. Ja, leg schnell los, zu Berlin. Okay. Ich bin vor ein paar Stunden aus dem Berlin-Trip, vom Berlin-Trip zurückgekommen. Ach, das ist ja toll. Du riechst ja noch nach Berlin. Ja, natürlich. Ich habe gestern Abend, also gestern Nacht im Hotelzimmer gesessen, habe gehört, wie du das Thema angekündigt hast für heute. Und ich kann eigentlich deine Meinung nur bestätigen, was du jetzt hier in der Sendung gesagt hast. So, ja. Also die Ur-Berliner sind sehr herzlich. Ja. Also ich war eigentlich in Berlin mit Leuten verabredet. Und als ich in die Stadt ankam, haben sie mich alle hängen lassen. Und das habe ich einem Hotelangestellten erzählt, so wie ich dir jetzt auch erzähle. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, Dicker, pass auf, ich gebe dir mal meine private Handynummer, hat er mir einfach gegeben. Und er sagt, du meldest dich gleich und ich schreibe dir dann meine SMS mit Sachen, die man machen kann. Mhm. Ich war 5 Tage da, letzten Freitag angekommen, gerade wiedergekommen. Und er hat mir dann halt Sachen geschrieben und Sachen, Infos geschickt, so, was man als richtiger Berliner macht. Ja. So. Und was nicht halt so Ultra-Touri überlaufen ist. Und das war super. Das wievielte Mal warst du in Berlin? Das erste Mal. Ach, das erste Mal. Oh, cool. Ja, dann ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiger Besuch. Wie hat's dir gefallen? Ja, das ist auch so, wenn man so einen Local Hero, sage ich mal, jetzt hinter sich hat und nicht die ganze Zeit damit verbringt zu suchen, ja, wo gehe ich hin, was mache ich jetzt, ja? Also wie gesagt, ob es jetzt Burger essen war in Kreuzberg oder Potsdamer Platz, also der Wahnsinn, kann ich nur bestätigen, was du da gesagt hast, Sony Center und so, Burger essen, wie gesagt, in Kreuzberg, Kurfürstendamm, Treptower Park und alles Mögliche, also er hat mich wirklich, also muss man ganz ehrlich sagen, er hat mir wirklich den Arsch gerettet so und hat, ohne ihn wäre ich krass aufgeschmissen gewesen, ganz alleine und so war es eigentlich noch, wurde mein Trip so ein bisschen rumgerissen und es hat sich alles noch zum Guten gewandt so. Ja, super. Und Super. Das war, ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren, definitiv. Was hat dir am besten gefallen? Was hat dich am meisten beeindruckt? Am meisten beeindruckt Alexanderplatz, da war auch direkt das Hotel. Alexanderplatz? Ja, wobei, Alexanderplatz. Wobei der ja nicht so schön ist, finde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussicht direkt auf dem Fernsehturm, dann dieses sich drehende Symbol, Berliner Verlag und so weiter. Ja, ja. Das direkt vom Balkon zu sehen, abends schön entspannt so oder morgens mit dem Kaffee, also war eigentlich war super. Wobei ich auch sagen muss, dass der Fernsehturm, also der Ostberliner Fernsehturm, der ehemalige Ostberliner Fernsehturm, der ist wirklich super. Das ist ein gelungenes Stück. Ja, aber man kann ja eh nicht alles sehen in 5 Tagen. Nein, ne, achte. Ich muss auf jeden Fall nochmal hin, alleine die Liste abzuarbeiten mit den SMSen, die der Kollege mir geschickt hat, da habe ich noch einiges zu tun, definitiv. Pascal, das ist sehr schön von dir zu hören. Da ist wir haben einen neuen Berlin-Freund. Definitiv. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir kriegen, bevor du aufhörst am Ende des Jahres? Ja, gerne. Wir rufen dich gleich nochmal, leg mal bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ich danke dir, wünsche dir noch einen schönen Abend. Pascal, ja? Ciao, tschüss. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.